Alle Jahre wieder braust ein Ruf wie Donnerhall durch die Lande, stille Nacht, heilige Nacht. Die Kirchenglocken, die schon an gewöhnlichen Sonntagmorgen den Feiertagsfrieden auf Teufel komm raus provozieren, durchbrechen spätestens am zweiten oder dritten Advent die Schallmauer und ihr heiliges Gelärme vermischt sich mit den betörenden Klingeln der Ladenkassen zu einer einzigen konzertierten Aktion von Kirche und Kapital. Stille Nacht, heilige Nacht, der Kunde zahlt und Horten lacht. Dem konzertierten Angriff auf Gemüt und Geldbörse des kleinen Mannes ist kein gesunder Menschenverstand üblichen Kalibers gewachsen. Alles gerät in Fluss. Der Verkehr, das Geld, die Tränen. Wasser auf die Mühlen des Kapitalismus. Ganze Weihnachtsmannschaften rücken an, um an den Brennpunkten des Geschäftes für Rührung und Umsatz zu sorgen. Rupprechts Knechtsgarden versprühen Tannenduft gegen Demonstranten, schwingen Knüppel aus Schokolade und sichern die Banken mit goldenen Ketten. Merkur, Gott der Diebe und der Kaufherren, ist Mensch geworden und kommt in einem Schaufenster des Konsumglücks zur Welt. Maria trägt ein Modellkleid von Dior. Um der freien Welt die frohe Botschaft zu verkündigen, läutet die Freiheitsglocke von früh bis spät, vereint sich mit dem Dröhnen der dicken Bertha aus dem Kaiserdom zu Speyer und klinget mit lieblichem Schalle den eisernen Vorhang entlang. Die Mauer gerät ins Wanken, als ob sie von den Trompeten von Jericho bedrängt würde und durch die spärlichen Risse dringt der Schein einer Weihnachtskerze in die Dunkelheit des Ostens. Alle Welt ist gerührt. Die Staatsmänner senken ihre Stimme und reden dem Gewaltverzicht das Wort. Barockmusik und Orgelseligkeit verdrängen die Argumente und Gottes Bodenpersonal übernimmt die Regierungsgeschäfte. Der Engel-Lobgetön wird zur offiziellen Staatshymne erklärt und verkündet ohne Unterlass den Hochgesang seiner Herrlichkeit des allein seligmachenden Kapitalismus.